Kundgabe 1790. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.01.1941. Glaube an Erlösungswerk band die Macht des Bösen. Der leiseste Wille zu Gott genügt, dass dem Menschen geistige Hilfe entgegengesendet wird. Und es ist daher irrig anzunehmen, dass eine ringende Seele nicht Gnade findet vor den Augen des himmlischen Vaters, auch wenn sie gefehlt hat. Wer ihn sucht, der wird ihn auch ganz gewiss finden. Denn es legt der Vater im Himmel nicht den Maßstab an den Verfehlungen seiner Erdenkinder an, wie es die Menschen auf Erden tun. Er macht es seinen Kindern nicht so schwer, ihn zu finden. Denn er selbst kommt ihnen entgegen und streckt seine Hände aus nach dem Kind, das zu ihm verlangt. Und darum müssen sich die Menschen hüten, Gott als so unbarmherzig hinzustellen, dass er in der Gewalt des Widersachers lassen könnte, die den Willen haben, ihm näher zu kommen. Es ist der Wille das Einzige, was Gott von den Menschen fordert. Wer nun seinen Willen hingibt, der kann seiner Hilfe stets gewärtig sein. Denn ob auch der Widersacher noch so stark ist und mit List arbeitet, Gottes Schutz und Liebe sind doch weit stärker und können den Menschen gänzlich befreien von jener Macht. Doch es müssen die Menschen zu Gott wollen und das voll ernstlich. Dann nimmt Gott selbst das Herz des Menschen in seinen Besitz. Wer ernstlich will und Gott daher auch zu dienen sucht, indem er seine Gebote erfüllt, wer also wahrhaft liebetätig ist, dessen Wesen schreckt auch nicht ängstlich vor der Gewalt des Bösen zurück. Denn sein Glaube und seine Liebe gibt ihm Kraft, mutig aufzutreten gegen die Anfeindungen des Widersachers. Er wird immer in Gott die stärkere Macht anerkennen und sich ihm vertrauend übergeben. Der aus dem Herzen kommende Anruf des göttlichen Erlösers band jegliche Macht aus der Unterwelt. Und darum ist der tiefe Glaube an das Erlösungswerk die Scheidewand des Wirkens satanischer Kraft. Jesus Christus als Erlöser anzuerkennen heißt auch, Schranken zu errichten zwischen sich und dem Widersacher. Und wo der Mensch selbst sich zu scheiden versucht von dem Bösen, dort sind die guten Kräfte sofort bereit, um die Kraft des Menschen zu vermehren. Sie stellen sich gleichfalls schützend um den ringenden Menschen, den das Herz zu Gott treibt. Und darum wird niemals ein wirklich ringender Mensch, der Gott nahe kommen will, ohne Schutz sein, den Anfechtungen des Bösen gegenüber. Denn Gott ist die Liebe, und die Liebe sucht zu erlösen, nicht aber, dass sie untätig zusieht, wie sich die Menschen in Liebe und Sehnsucht nach Gott verzehren und dennoch von böser Gewalt gefesselt bleiben. Der Wille zu Gott ist schon das Abweisen des Gegners. Und immer wird der Wille bewertet, wie weit er sich Gott zuwendet. Dem Menschen aber wird jegliche Hilfe zuteil, auf dass sein Ringen nicht erfolglos bleibe. Amen.